Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Der Heiland starb für mich. Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Das weiß und glaube ich. Darum kam ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute daran freuen. Darum kam ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute freuen. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Der Heiland lebt für mich. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Das weiß und glaube ich. Darum kann ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute daran freuen. Darum kann ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute freuen. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Der Heiland kommt für mich. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Das weiß und glaube ich. Darum kann ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute daran freuen. Darum kann ich so fröhlich sein. Ich darf mich heute freuen.